Mit 10 Jahren eine Gitarre zupfend gab man mir eine Bibel und ein Kruzifix. Am Vorabend des Todes meiner Schwester, so wusste ich beim Abschied, dass ich nichts verlor. Doch durch dein Lesen schmiedetest du diesen Sand zur Wahrheit, enthülltest mir die Absichten der Menschen, von den grünen Schiefern Schottlands bis zu den glühenden Hügeln Nevadas. Als Jugendlicher wollte ich Jesus sein und dir singen. Du kennst die Welt nicht, sprach mein Vater, und ich erschöpfte ihre Freuden. Halbe Angst, der andere entlarvte ihre Banalität in den uralten Reichen Asiens. Machst du aus mir ein Wort des Zeugnisses von der Unbesiegbarkeit der Liebe und Wahrheit über selbstsüchtige, anmaßende Philosophie? Und in den